Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Langeweile-Podcast. Guten Morgen, Thorsten, und herzlich guten willkommen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Ich habe gerade übersteuert, das sehe ich jetzt. Naja, herzlich willkommen, Thorsten, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wir gendern, oder? Wir gendern, ZuschauerInnen. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe keine Ahnung. Liebe Zuschauer? Habe ich das zweimal wiederholt, einfach das Männliche? Wir gendern ja, aber nur männlich. Genau, wir gendern männlich. Ja, es ist endlich wieder soweit. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Der neue Semester ist gestartet. Es ist der 11. Oktober. Lange ist es her, dass wir uns gesehen haben. Ich glaube, letztes Mal war dann Ende Juni. Juno? Sowas in der Richtung. Dass du immer der sagst. Es heißt das. Also, es ist nicht so schwer, sich zu merken. Das für mich Semester. Ist es immer, also, wir haben gesagt, wir gendern doch. Ja, männlich. Das, neutral. Wir sind neutral. Der Semester. Der Herr Semester, oder was? Der Herr Semester. Das ist Bullshit, wir gendern. Und du weißt es. Also, tut mir leid. Nichtsdestotrotz, wir haben uns quasi immer noch lieb. Wir haben uns sehr vermisst. Also, ich muss echt zugeben, mir hat das echt so ein bisschen gefehlt hier, dieses vor dem Mikrofon sitzen und ein bisschen rumlabern. Ja, man hat was zu tun, ne? Ja, sonst sitzt man nur die ganze Zeit zu Hause rum, ist irgendwie, weiß nicht, masturbiert dreimal, dann fällt man irgendwie in Ohnmacht, so, weißt du? Und jetzt habe ich was zu tun. Jetzt kann ich mich hier hinsetzen und wir können zusammen was aufnehmen. Apropos zu Hause rumsitzen, denn das ist nämlich das, was wir beide gerade im Moment tun. Wir sind nämlich nicht in der Uni. Möchtest du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, was denn so in der Uni los ist, Jona? Ja, folgendes Ding. Also, wir wollten ganz gemütlich einen Podcast aufnehmen, haben uns einen Schlüssel ausgeliehen beim Dozenten und so, gehen da in das Tonstudio rein und das Tonstudio ist auf einmal kein Tonstudio mehr. Das Tonstudio ist auf einmal ein Seminarraum geworden. Und ja, da haben wir uns so ein bisschen gefragt, was geht hier ab? Und stellt sich heraus, wir haben kein Tonstudio mehr. Wir sind eine Medienhochschule ohne Tonstudio und das bis 2019, glaube ich. Also ich glaube, die haben gesagt, die wollen das irgendwann 2019, Januar, Mai, nee, warte, Mai, Juni oder sowas. Irgendwann dann wollen die ein Tonstudio fertig haben. Das heißt, wir haben kein Ton, das heißt, wir mussten uns jetzt selber ein Tonstudio zusammen basteln. Das haben wir gemacht. Also ich hatte ja schon Mikrofon, du hast jetzt auch quasi eins dazu gekauft. Richtig investiert hast du in dein Equipment und ja, wie sich das im Endeffekt anhören wird, das wissen wir beide noch nicht, weil wir das, sag ich mal, ja, technisch gesehen wussten wir noch nicht so richtig, wie wir das machen. Wir skypen oder discorden, sagt man ja jetzt im Neudeutsch. Ja, die neuen jungen Menschen, die discorden und spielen dabei Fortnite und tanzen die ganze Zeit. Genau, also wir discorden gerade und jeder nimmt seine eigene Audiospur auf. Kann sein, dass wir eventuell, dass das komplett verhunzelt wird, aber ja, im Endeffekt auf jeden Fall, wir können bis 2019 hat unsere Medienhochschule kein Tonstudio mehr und man kann keine Töne mehr aufnehmen. Na, klasse, oder? Mega. Bin echt begeistert, aber ich frage mich echt, wie die das machen sollen, weil ich meine, also dein Studiengang, du studierst ja Medienkommunikation, da ist ja extrem viel auch, wo du dann Glossen oder Kommentare oder Ähnliches dann aufnehmen musst. Ist das dann alles nur mit den Aufnahmegeräten, die man sich da ausleihen kann, oder? Ja. Ich möchte auch einmal ganz kurz sagen, Ostfalia. Das ist die, also, ne? Also man soll jetzt nicht, ihr sollt ja jetzt nicht anrufen und euch irgendwie beschweren oder sowas oder eine E-Mail hinschreiben, dass ihr irgendwie vom Langeweile-Podcast kommt und dass ihr das absolut scheiße findet, dass wir da nichts mehr recorden können. Ich will nur sagen, Ostfalia, Karl Scharfenberg 55. Unsere Fakultät ist sogar Nummer 50. Also ja, C-Gebäude. C-Gebäude, der gute alte Salatkasten. Spinatbunker heißt er. Spinatbunker, ja gut. Das ist das Dümmste. Ey, dann ist halt an sich ist das nichts Spannendes. Das ist einfach nur ein Kasten, ein viereckiger Kasten mit schwarzen oder dunklen Klinkern. Und dann sind da einige grüne Akzente dann halt reingesetzt. Und jetzt nennt das jeder Salatbunker. Also, denn das nennt nicht ein Spinatbunker erstens. Spinatbunker, oh, Entschuldigung. Und zweitens sagt das eigentlich keiner, sondern das habe ich in irgendeinem Werbefilm von der Hochschule gesehen, dass dann die Dozentin gesagt hat, ja, im Schulhof wird da auch vom Spinatbunker geredet. Das hat noch keiner gesagt. Noch niemand hat Spinatbunker zu diesem Gebäude. Vielleicht wollte die das einfach so eine Sache machen. Ich glaube, die wollte das Trendsetting. Ja. Ja, dann weiß ich nicht. Also, wie wollen wir denn jetzt anfangen? Wollen wir zurückblicken, was die letzten drei Monate so war? Wir können oder nach vorne blicken. Wollen wir es nicht mal, also wir haben gerade eben eigentlich besprochen, komm, wir machen so einen kleinen Rückblick. Warum nicht mal einen Vorblick? Warum nicht mal so ein Foreshadowing? Weißt du? Dass wir uns mal gucken, was passiert denn noch in den nächsten Monaten und Tagen? Ja, gar nichts. Wir haben nichts geplant. Warum sollten wir das machen? Warum sollten wir darüber reden? Ich weiß es nicht. wäre ja auch ziemlich dumm. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt so persönlich über dich reden oder also generell irgendwie was passieren könnte. Oder in China fällt ein Sack Reis um oder was? Ich wollte nur ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, weißt du? Ja, und was ist jetzt dein Follow-up? Also hast du jetzt auch was dazu zu sagen oder hast du jetzt mir den Ball zurückgespielt und gehofft, dass ich jetzt irgendwie Ich wollte gucken, machst du nicht auch einfach manchmal Dinge und guckst dann, was passiert? Einfach mal irgendwie random eine Person so von, du wartest auf den Bus, tippst einfach eine Person auf die Schulter, Entschuldigung, die dreht sich um, ja. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid. So. Ja, das ist mir noch nicht ganz so oft passiert, muss ich zugeben. Ich hab's auch noch nicht gemacht, aber ich würde es gerne machen. Ja, aber ansonsten, wenn wir in die Zukunft schauen, in die nahe Zukunft, dann ist jetzt an diesem Sonntag nicht Oktoberfest, also auch vielleicht irgendwo in Deutschland, aber es ist die Landtagswahl in Bayern und in Hessen. Und was mich persönlich ja extrem freut, dass die CSU nach ihrer Diktatur, also die hatten quasi seit wie vielen Jahren auch immer die absolute Mehrheit im Bayerischen Landtag, sind im Moment bei Meinungsumfragen, hängen die so zwischen 33% und 40% so rum. Und man wird es kaum glauben, die Grünen haben 18%, also in den Meinungsumfragen, was daraus im Endeffekt wird. 33% bis 40%? Ja, es gibt ja verschiedene Meinungsumfragen. Es gibt ja nicht nur ein Unternehmen oder eine Nee, aber also das ist aber doch noch gut, oder nicht? Also oder ja, dafür, immer die absolute Mehrheit, als ob. Ja, wenn du vorher über 50% hattest, dann ist 33 schon echt nicht ganz so viel. Wir brauchen übrigens einen Politik-Jingle, glaube ich. Ich glaube, damit. Naja, dann können die Leute, die sich dafür nicht interessieren, die können dann abschalten. Also das wäre einfach. Ich glaube, die schalten von Anfang an, schalten die schon ab. Die hören, die finden nur das Intro und das Outro finden ganz, die nur cool. Ganz viele Leute schalten diesen Podcast ein, um ihn abzuschalten. Ich glaube, das machen sehr viele Menschen. Aber ist auch eigentlich ein guter Slogan, der Langeweile-Podcast. Einschalten, um abzuschalten. Oh, ja, okay, das ist dann aber schon wieder, dann denkt man so, ja, einschalten, um abzuschalten, weißt du, so runterkommen ein bisschen, weißt du, das ist dann schon wieder so irgendwie gay, aber nicht im nicht in so einem homosexuellen Sinne, weißt du, man sondern soll ja auch gay. Sondern es ist gay. Ach, 1, 2, 3, gute Laune. Oh. Wir müssen hier die Dinger, wo ich übersteuere, vielleicht rausschneiden, egal. Das ist nicht so schlimm, es bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Nee. Ja. Ach ja, apropos schöner Sachsen-Dialekt, da kriegst du ja bald richtig viel von mit. Das ist korrekt. Wollen wir nicht bei Bayern bleiben? Nein, okay. Nein, Bayern ist jetzt vorbei. Wir freuen uns einfach darüber, dass die CSU wenig hat und dass sie einfach mal auf die Schnauze kriegen. Die CSU hat wenig, aber wer kriegt dann mehr? Logischerweise. Ja, die also Grünen. Was gibt es da für Alternativen? Ja, ich glaube, AfD, die waren so, ich glaube, 14%, 15%, 16%. Echt? Eventuell. Manche haben die sogar als zweitstärkste sogar gesehen. Ich glaube, das habe ich nämlich auch gehört. Und die SPD, weil sie ja so gut im Verlieren ist, kriegen halt so um die 12%, 13%. Aber ja. Wen kümmert es denn? Was hältst du von den Grünen? Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich bei der Landespolitik gar nicht so up-to-date bin, aber die werden mit Sicherheit so diese üblichen Sachen halt haben, also Klimawandel, mehr Bildung, also eher linke, dass sie eher linke Sachen vertreten. Ja, ich hab keine Ahnung, aber ich höre immer wieder, dass die eher so eine Volkspartei werden wollen und auch ein bisschen so das konservative Spektrum noch mit ins Boot holen wollen, deswegen. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht. Konservativ und grün ist ja auch nicht so richtig, oder? Nein, ja, also die sind schon noch irgendwie links, aber die wollen halt schon auch eine Volkspartei werden. Habe ich gehört. Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe jetzt keine Belege dafür oder sowas. Haben wir einfach mal so behauptet. Habe ich gehört. Ein bisschen Hypothesen reinwerfen. Ja. Ist ja kein Problem. So, jetzt Bayern zu Ende und jetzt Sachsen, oder? Ja, Sachsen. Sachsen. Ich war letztes Wochenende war ich in Leipzig und Leipzig. Da habe ich meiner Freundin geholfen beim Umzug. Beim Umzug. Muss ich sagen. Ah, danke. Ich muss erstmal reinkommen. Das macht so Spaß. Alter, ich habe durch meine Freundin. Wir müssen uns mal eben kurz entschuldigen. Also das war von uns beiden natürlich ein richtig schlechter Dialekt aus Bayern. Also ich war da beim Umzug mit meiner Freundin. Was man auch dazu sagen muss, apropos richtig schlechter Dialekt. ist auch ein richtig schlechter Dialekt. Also nicht von uns, sondern von den Leipzigern. Also tut mir leid, so selber schuld. Ihr habt euch den Scheiß ausgedacht. Dann lasst mir auch die Freude, den Scheiß nachzumachen. Das hat so viel Spaß gemacht, weil meine Freundin hat sich so aufgeregt die ganze Zeit oder fand das so nervig, dass ich einfach, wir waren auf dem Flohmarkt, wo ich da in Leipzig war. Also nachdem ich da geholfen habe beim Umzug, dann waren wir noch am nächsten Tag auf dem Flohmarkt. Und da bin ich so zum ersten Mal mit den ganzen Leipzigern in Kontakt gekommen. Und man hört dann natürlich auf dem Flohmarkt die ganze, wie die Leute verhandeln und so. Und dann die ganze mit diesem Leipzig-Dialekt. Und dann habe ich das die ganze Zeit nachgemacht. Und meine Freundin hat sich so drüber aufgeregt. Das war so lustig. Das hat so viel Spaß. Da musst du tiefer gehen mit den Preisen. Yo. Das klang nach SpongeBob fast schon. Gerade irgendwie. Naja. Genau, was macht ihr denn da? Also fängt ihr dann zu arbeiten oder? Nee, die studiert Zeugs an der Uni dort. Ja. Translation. Sächsisch, bayerisch. Nee, die wird später Sachen übersetzen. Ja, das versucht. Ach, guck. Ja, guck, das ist doch schön. Findest da braucht das? Die Welt doch. Die Welt? Ja, komm. Also, wenn man sich entscheiden kann zwischen meiner Freundin und Google Translator, dann nehme ich doch lieber Google. Ich meine, Google kannst du alles fragen. Meine Freundin kannst du auch alles fragen, aber ob die ja, aber Google hat die Antworten. Ja, das stimmt. Ja. Aber mit Google kannst du nicht kuscheln. Außer, doch. Wie? Schon, also, erklär's wenn du das mir. Telefon so ganz nah an dich rannimmst. Oder ich weiß nicht, gibt es auch irgendwie so ein Google HomePod oder sowas, so ein Alexa von Google? So ein Alexa-Kissen, das wäre geil. Weißt du, so ein längliches Kissen, wie diese Kawaii-Dinger da, weißt du? Wo immer so, es sind so längliche Kissen mit so einem Aufdruck von irgendwelchen Anime-Charakteren und Kawaii-Leute, die reiben sich dann daran drum. Kawaii, okay, das Wort habe ich noch nie gehört, aber hast ich weiß, wovon du redest. Nee, jetzt Kawaii heißt gerade eben. Hast du süß oder irgend so ein Bullshit? Auf jeden Fall ziehe ich auch nach Leipzig. Darauf wolltest du ja wahrscheinlich eigentlich hinaus, weil ich dort mein Praktikum machen werde beim MDR Sputnik. Ja. Herzlich willkommen. MDR. Dann Radio oder? Das ist Hörfunk, ja, aber die haben auch einen YouTube-Kanal, die machen verschiedenste Sachen, die haben auch was für Funk, also für dieses neue junge Mediending da von den Öffentlich-Rechtlichen, wo ja auch die Rocket Beans und so Sachen machen. Da haben die Informa, kennst du das? Informa? Nee. Nein? Du hast aber gerade genickt, hä? Ja, aber ich nicke, weil ich also dir zuhöre. Ach so, okay. Zustimmende zuhören, aber nein, ich habe noch nie Informa. Ah, okay. Also was ist das? Ja, ist auch nicht so bekannt, ist so ein Politikding, wo die mit Politikern sprechen und sowas. Aber ist, glaube ich, weiß nicht, bringt es halt jungen Leuten Politik ein bisschen näher. Was, glaube ich, ganz cool ist. Aber das machen wir doch auch. Ja, machen wir auch. In der anderen komischen. Brauchst du gar nicht Informa für. Ja, weil wir machen es in der political incorrect Art und Weise, bringen wir political correctness bei. Nee. Ich glaube, bei uns ist zu viel eigene Meinung dabei. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt ein langer Kommentar, den wir einfach aufnehmen. Ein sehr langer Kommentar. Ein sehr langer, abschweifender Kommentar. Naja, zum aber Abschalten. Ich habe mal schon ein bisschen reingeguckt, so bei Instagram, was die da so machen. Also so eine Morningshow haben die. Die geht, glaube ich, immer von also um 5 Uhr sind die da auf jeden Fall schon aktiv. Und ich weiß noch nicht so ganz, ob das was für mich ist. Zumindest diese Morningshow ist schon sehr jugendlich, weißt du? Also so, hey, na, ihr coolen Kiddies? Das ist halt oder? So ein bisschen. Also, ich bin halt ein Typ, ich mag's ganz gern, wenn Menschen ehrlich sind. Also, so Authentizität finde ich ganz geil. Und das wirkt irgendwie nicht, wirkt irgendwie ein bisschen unauthentisch, weißt du? So, dass so ein bisschen man sich aufgesetzt, so wie die Sendung, das Wissen macht A. Und wenn ihr jetzt ganz schlau seid, schaltet ihr ein, auch nächste Woche. Exakt. Es ist jetzt nicht so schlimm, es ist jetzt keine Kinderkacke, ne? Aber manchmal merkt man das irgendwie schon. Muss ich mal gucken. Aber der MDR ist ja, auch MDR Sputnik hat ja mehrere Ressorts, glaube ich, mal schauen. Aber primär bist du auf jeden Fall beim Radio. Ich bin erstmal beim Radio, ja, Hörfunk, genau. Ja. MDR Sputnik. Ja, ab wann dann? Nächsten Semester, also Februar oder? Ja, ab Februar. 4. Februar, ja. Muss ich mal umziehen auch noch und so Zeugs. Mal schauen. Wie ist es da so in Leipzig? Also ich weiß nicht, wie das es so ist mit cool. Mietpreisen und generell. Mietpreise, glaube ich, ganz gut. Also ziemlich gut tatsächlich. Ich habe eine 5er-WG gefunden. Will jetzt nicht in eine 5er-WG einziehen, so, aber da war der Preis für 22 Quadratmeter 190 Euro. Ich glaube warm, bin mir nicht ganz sicher. Kalt wäre dann, weiß nicht, aber selbst kalt wäre noch billig, also. Ja. Ist es günstiger oder teurer als da, wo du jetzt lebst? Das ist günstiger. Ich bezahle jetzt gerade 200 Euro für meine Miete und dann kommt noch Strom und Heizung dazu mit 50 Euro, die ich mir aber ja teile mit meinem Mitbewohner hier. Und ich wohne jetzt in Salzgitter Bad und in Leipzig hast du ein paar mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen. Also, das wird, glaube ich, schon ganz cool. Mal gucken. Das wird, glaube ich, ganz geil. Ja. No. Ich bin obwohl da schon so ein bisschen neidisch, muss ich zugeben. Ey. Ja. Aber vor allem, ich finde es ja geil, wie du dann so rumziehst. Also, bist ja in Bremen aufgewachsen, dann jetzt Salzgitter Bott und dann Leipzig. Was geht's danach dann nach Prag oder noch weiter runter? Nee, danach oder? Geht's dann, entweder bleibe ich noch ein bisschen in Leipzig, mal gucken, ich weiß es noch nicht genau. Ich hoffe ja dann in irgendwie, weiß nicht, Berlin, Köln oder Hamburg. So einen von diesen drei Städten, das wäre, glaube ich, so das München Beste ist nicht. Mit. München ist ja auch noch viel München Medien. München ist ja jetzt auch Medienhochstadt, ja. Ja, schon ein bisschen länger als jetzt. Also, ja, ich meine, ja riesen, also ich meine, die Sat-Media-Gruppe hatte ja einen riesen Campus in Unterföhring, wo einfach nur alle Sender eigentlich vertreten sind. Also ja, ProSieben und so. ProSieben, Sat1. ProSieben, Sat1. Tele 5 ist auch in München. Da hatte ich mich auch cool. Beworben. Tele 5 ist cool. Das ist denn gerade ironisch? Ich habe noch, also ich habe schon wohl mal Tele 5 geguckt, aber wenn da immer was lief, dann war das, glaube ich, Knight Rider. X-Factor. Oder nee, irgendwelche anderen Western. Also ich weiß jetzt nicht, seit wann die da ihr Image so ein bisschen geändert haben, aber du kannst auch mal auf deren Website gehen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Also sehr locker, jugendlich. Die haben die eigene Produktion auch? Hier kennst du Aurel Merz. Der war auch mal bei den Rocket Beans. Der hat da eine eigene, ich sag mal, Late Night, weiß nicht, so eine eigene kleine Show. Halt so ein bisschen Late Night-esque. Zum Beispiel. Also die machen ganz coole Sachen. Ich muss dabei aber auch zugeben, ich gucke keinen Fernseher mehr. Ich also auch nicht. Ich habe das jetzt auch nur übers Internet mitbekommen. Ich habe es auch noch nicht so viel gesehen. Internet. Leipzig ist ja dann auch eher links. Also die Dresden und Leipzig sind ja eher so die linken Ballungszentren, oder? Dresden auch. Das ist eine Straftat. Straftat. Volksverräter. Wo war denn? Hören Sie auf, mir ins Gesicht reinzufilmen. Das ist eine Straftat. Ich fand das so geil. Also, für die, die es nicht wissen, wir reden gerade über die wundervollen Vorkommnisse in Chemnitz, wo dann dieser eine LKA-Mitarbeiter, das wurde später rausgekommen ist, dass er beim LKA arbeitet, mit dem richtig geilen Deutschland-Fischerhut, dann so ein bisschen die Journalisten angepöbelt hatte, dass das ja doch eine Straftat ist. Halten Sie mir die Kamera nicht ins Gesicht. Ja. Und der jetzt letztendlich suspendiert wurde. Aber ich fand, als er dann suspendiert wurde, ist jetzt nicht so weltverändert, aber ich fand den Titel von Spiegel Online dann damals richtig geil. Da stand dann nämlich einfach, LKA-Mitarbeiter muss den Hut nehmen. Einfach so als Überschrift einfach hingeschrieben. Hat einfach gepasst. Ist jetzt nicht so die Punchline schlechthin, aber ich musste mega lachen, als ich das dann so gelesen hatte. Von denen kommt ja auch der Hutbürger. Also das haben ja auch, der hat ja auch der Spiegel geschrieben. Ach, Hutbürger, das ist richtig gut einfach. Ja klar, natürlich, also ja. Sehr ist schon nicht schlecht. Ja, sonst immer eigentlich so Witze scheiße, aber irgendwie passt's da. Weiß ich nicht. Jetzt interessiert mich das mal, was liest du eigentlich generell so? Also, wo ziehst du deine ganzen politischen Supermeinungen her? Außer Spiegel Online. Ich sagte, wie meine politische Bildung abläuft am Tag und ich würde vielleicht ganz gerne wissen, wie du das auch machst, weil ich glaube, meins ist noch nicht perfekt und vielleicht auch ein bisschen einseitig. Es läuft nämlich sehr simpel ab. Folgendermaßen, ich stehe morgens auf, gucke mir die Tagesschau in 100 Sekunden an und dann lese ich die Taz. Die Artikel, die mich dort interessieren und das war's. Das war erstmal tatsächlich alles. Ich habe auch noch die Zeit bei mir auf dem Handy, aber habe ich noch nicht oft gelesen. Aber soll ja ganz gut sein. soll in Ordnung sein. Ich habe wirklich ein paar mehrere Sachen. Also was du quasi morgens mit der Tagesschau in 100 Sekunden machst, das mache ich mit YouTube eigentlich. Da klapper ich zwei, drei Talkshows in Amerika meistens ab. Das ist vor allem The Daily. Ah, jetzt sag nicht, nee, jetzt sag nicht hier so irgendwelche satirischen Magazine. Das ist doch Bullshit. Trevor, Alter, du kannst Noah Trevor. The Daily Show mit ja. Trevor Noah. Ja. Trevor Noah, das ist zum Beispiel eins, was eigentlich, wo die politische Lage der USA eigentlich direkt für mich persönlich halt richtig gut auf den Punkt gebracht wird. Dann aber ersetzt, es ist auch die Frage, auch eine wichtige Frage, die auch immer öfters gestellt wird, nämlich ersetzt so ein Satire-Witz-Magazin, ersetzt das richtige Berichterstattung? Es ist natürlich keine richtige Berichterstattung, aber ich habe ja selber ein Jahr in den USA gelebt. Und du hast nicht so diese, du hast keine Medien, die alle Meinungen so ein bisschen neutral anbieten. Das ist immer nur, entweder geht es halt rechts, in die Richtung rechts oder in Richtung links. Ja, was ist hier mit, ja gut, ist jetzt nicht amerikanisch, aber The Guardian? Guardian ist ja dann Britannien. Das habe ich aber auch als App. Also das ist dann eher, also lese, also das geht jetzt um das Audiovisuelle, wo ich mir das dann raushole. Das ist so, um den Tag zu starten. Und wenn ich dann, sag ich mal, im Bus oder im Zug unterwegs bin, dann gehe ich da meistens immer so, warte, ich öffne jetzt mal auch mein Handy, habe eine schöne Gruppe bei mir im Android-Handy, die heißt Newspapers. Und dann ist das Zeit Online, Süddeutsche, Spiegel Online, Tagesschau. Das sind die Deutschen, wo ich mir so eigentlich das hauptsächlich was raushole. Und dann habe ich noch die New York Times, die Washington Post und The Guardian. Das sind so die internationalen, wo ich dann immer ein bisschen so durchscrolle und mir das durchlese. Und da gibt es eigentlich so die Sachen, die mich dann quasi glücklich machen. Und vor allem, was Podcasts angeht, kann ich auch jedem empfehlen, The Daily von der New York Times, wo dann wirklich, also wer sich für amerikanische Politik, sag ich mal, begeistert oder begeistern kann, da werden dann wirklich, sag ich mal zum Beispiel, was jetzt letztens war oder ist, die Anhörung von Brett Kavanaugh, dem Supreme Court Richter. Ich weiß, das ist schon sehr speziell, die wurde dann, aber es werden einzelne auch Themen. Ich habe da was gesehen, so ein paar Ausschnitte bei John Oliver. Falls ja. Das war ja sowas von lustig, wie der Typ einfach. Ja, so warte, also erstmal, bevor ich das, also auf jeden Fall, die nehmen dann bei The Daily von der New York Times, nehmen sie halt einzelne Themen halt im Detail innerhalb von 20, 25 Minuten richtig gut und neutral halt auch auseinander, so dass du es halt auch selber verstehst. Und ja, Brett Kavanaugh ist schon ein richtiger geiler Lappen. Ja, das war sehr, sehr lustig. Der hat einfach so getan, als hätte er geheult und meinte, dass, also es ging ja darum, die Beschuldigung, dass er in seinen Jugendjahren jemand vergewaltigt hat. Glaube ich, oder? Eine Frau? Ja, also ich würde ganz am Anfang würde ich anfangen, für diejenigen, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Also, ich habe nämlich auch nicht so viel Ahnung, also. Ja, also Brett Kavanaugh, es gibt den obersten Gerichtshof in den USA, das ist der Supreme Court, und der entscheidet letztendlich, ob Gesetze wirklich so stehen bleiben dürfen, wie sie sind oder nicht. Und die Richter im Supreme Court, das sind 9 Stück im Moment. Und die werden auf Lebenszeit benannt. Also wenn, und der Präsident, im Moment halt ja der gute alte Donald, darf die dann quasi benennen. Und dann wird im Senat, im amerikanischen Senat, darüber abgestimmt, ob die Person, die vom Präsidenten vorgeschlagen wurde, ob die denn das Zeug hat, auf Lebenszeit Richter am höchsten Gerichtshof der USA zu sein. Und bei Brett Kavanaugh ist das Schöne, der ist halt so ein richtig schöner Rechtskonservativer, was jetzt keine Überraschung war, dass der benannt wurde. Also Trump ist ja auch Republikaner und die Republikaner haben auch die Mehrheit im Kongress und im Senat. Und der wird halt bestimmt. Und während der Anhörung kam dann halt heraus, dass der gute Brett, sag ich mal, nicht nur rechtskonservativ ist, sondern auch gerne mal Grab him by the Pussy sich auf Leitfaden genommen hat. Und er wurde beschuldigt, vor allem von einer Frau, Dr. Ford, in seiner Highschool- bzw. College-Zeit übergrifflich gewesen zu sein und sie sogar quasi, also nicht nur verbal angefasst zu haben, sondern auch körperlich mit vielen Leuten zusammen. Und dann war die Anhörung sehr lustig, weil dann wurde quasi klar, dass das halt eigentlich so ein richtiger, ja, so ein wütender weißer Mann einfach ist. Für den Supreme Court eigentlich nicht so ideal, sag ich mal. Er war sehr emotional, er hat sehr viel geweint, oder er hat so getan, als würde er weinen, also es klang schon sehr fake. Und was ich sehr gut fand, ist, als der die in der Verhörung gefragt haben, was denn Devil's Triangle ist, weil das wohl irgendwo bei ihm stand oder so, bei irgendwelchen Tagebüchern, weiß nicht mehr genau, und er meinte halt, das wäre ein Trinkspiel. und ich sag mal so, es ist kein Trinkspiel. Devil's Triangle ist kein Trinkspiel. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall, also jeder, der sich so ein bisschen lustig machen möchte, auch über den Menschen, der guckt sich da einfach Last Week Tonight, Brett Kavanaugh von John Oliver, von dem Beitrag von Brett Kavanaugh an und das ist echt, also ja. Letztendlich wurde er natürlich jetzt benannt, egal was dann ist und das ist ja scheißegal. Hat ja nur ein paar Frauen angegriffen und angegrapscht, dann kann man das eine, ja machen. Eine, sag ich mal. Eine, ja. Komm, eine ist, eine sich, geht noch. Einmal ist keinmal, sagen wir. Ja, obwohl sich vier andere auch noch beschwert haben und hab ich nicht mitbekommen, sich gemeldet haben, so aber ich meine, die eine mehr oder die vier mehr, die machen es ja auch nicht aus. Die machen den Kohl auch nicht fetter. Nee, da kann man ihn ruhig als Richter dann halt bestätigen. Einfach nur, weil er schön rechtskonservativ ist. Ja, und weiß. Das ist halt, ja, traurig, aber wahr. Aber ich, im Moment, also ich finde mich damit einfach ab. Da kann man eh nichts dran machen. Scheiß USA, ey. Naja. Wie sind wir darauf gekommen? Ach ja, genau, stimmt. Und ja, also das sind halt die Sachen, wo ich mich dann so informiere. Also das ist halt Zeit online, Süddeutsche, Spiegel online, Tagesschau und dann Times, wie, Washington Post und Guardian. Wie viel Zeit verbringst du dann so am Morgen damit, dich da durchzulesen? Ich weiß nicht, so eine halbe Stunde vielleicht. Ja, schon. Ich weiß, also kommt halt drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder in die Heimat fahre, dann fahre ich ja immer so 3 Stunden Zug, dann ist es schon ein bisschen länger und intensiver, je nachdem, welche Netflix-Folgen ich runtergeladen habe. Und halt, also kommt halt wirklich auf die Zugfahrt drauf an. Also wenn ich jetzt hier so zu Hause bin, dann lese ich mir das eher nicht durch. Eher nur, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und dann halt so als Futter für unterwegs. Gehirnfutter. Clever. Mache ich vielleicht auch mal so. Ich hole mir da auch noch mal die anderen Zeitungen, müsste ich auch mal lesen. Ja, packst du einfach aufs Handy und dann kommt es irgendwann von alleine. Und also, dann pick ich mir da die Cherries raus. Ja, aber was auch sonst immer ganz gut ist, wo ich wirklich, was ich sagen muss, was leider so ist, was ich öfters auch gucke, ist Bild. Also, ja, ich auch, aber nur, weil das alle lesen anscheinend. Ja, um den Ton der Bevölkerung so ein bisschen einzufangen. Genau. Um mit dem Pöbel auch mitreden zu können. Genau. Ja. Was ich dann dabei aber auch wieder empfehlen könnte, wäre dann bildblog.de. Ist eine sehr, sehr schöne Seite, ein schöner Blog, der dann quasi auch nicht nur über die Bild berichtet, sondern über generell alle Medien und, sag ich mal, journalistische Fehler öffentlich macht. Und das ist halt verstärkt bei der Bild, so dass sie zum Beispiel Zahlen verdrehen oder irgendwelchen Leuten Wörter ins oder Zitate in den Mund legen, die sie so gar nicht gesagt haben und so ein bisschen Witwen schütteln und so weiter und so fort. Also ja, bildblog.de kann ich dann vielleicht auch noch auf die Liste schreiben von Sachen, die ich täglich wirklich lese. Ja, ich dachte, jetzt kannst du noch irgendwie was aufnehmen. Also du guckst mich jetzt so schön schweigend an. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist jetzt, ja, ist gut. Ist schön. Ja, wenn wir schon dabei sind, kann ich auch noch kurz sagen, Lage der Nation, der Podcast ist ganz gut. Der fasst immer alles ganz gut zusammen. So, die ist er deutsch, englisch? Ja, der ist deutsch. Lage der Nation, klingt sehr deutsch, ist ein deutscher Podcast. Hätte ja sein können, dass du einfach für unsere nicht englisch sprechenden Zuhörer das einfach mal direkt übersetzt hast. Ach, Thorsten, du dumme Fotze. Ja. Was? Das ist nicht das Geräusch, was eine. Also, was würdest du damit sagen? Ich wollte damit sagen, dass so eine Fotze klingt. Echt? Ich mag das nicht, wenn. Guck mal, das ist auch irgendwie ein bisschen dumm, dass wenn ich das sage, dann denke ich so, ich kann das sagen, ich bin studiere, ich habe Abitur mit 1,9 beendet. Das heißt, ich kann sagen, was ich will und das klingt nicht dumm. Irgendwie, oder sollte nicht, also, oder zumindest in meinem Kopf klingt es nicht dumm, weil ich weiß, okay, eigentlich bin ich schon ganz cool. So, das denke ich zu mir mindestens, weißt du? Aber wenn ich irgendwen anders höre auf der Straße, der auf einmal einfach das F-Wort sagen würde, dann würde ich denken, was für ein dummer Spasti. Weißt du? Dann würde ich direkt so denken, ja, Alter, was für ein ungebildeter, naja, also ist jetzt auch nicht schlimm, können ja ruhig Menschen, können ja auch nicht so gebildet sein. Aber du vorhin hast du gesagt, du liebst es, wenn Menschen authentisch sind. Exakt. Und dann ist das doch scheiße, wenn sie dann zu authentisch sind, oder wie? Nee, deswegen will ich ja auch gerade wieder ein bisschen zurückrudern und sagen, ey, ist ja auch in Ordnung, wenn du vielleicht nicht so viel Schulbildung genießen durftest. Na, ist ja auch in Ordnung. Aber ich meine nur, ich bin da so ein bisschen voreingenommen, irgendwie ist mir aufgefallen. Ja. Also wenn du das jetzt sagen würdest, würde ich das denken, okay, gut, er sagt es halt jetzt auch so halb ironisch. Aber wenn jemand anders das sagt, den ich nicht kenne, dann denke ich so, ja, vielleicht auch. Jemand, der nicht meinen Habitus teilt, um das mit Pierre Bourdieu auszudrücken. Du bist schon sehr judgy, oder? Ja, schon ein bisschen. Deswegen sage ich auch, es ist gerade selbstreferenziell. Also es ist gerade, ich reflektiere gerade mich selbst. Das ist schon sehr judgy, ja. Oh Mann. Auf jeden Fall. Deswegen sage ich es ja. Das ist kompletter Schwachsinn. Ich sage ja nicht, dass es richtig ist. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mir halt immer nur, dass Menschen generell scheiße sind und dann ignoriere ich das einfach. Das sowieso. Menschen sind scheiße, das ist einfach so. Man hat ja, aber grade, ja. Also, keine Ahnung, gerade wenn man dann so die Medien dann so mitkriegt, also die Medien ist immer so ein schönes Wort. Wenn ich Sachen mir angucke oder lese, dann ist das halt meistens immer extrem schlechte Sachen oder Sachen, wo ich mich drüber aufrege. Das können dann zum Beispiel so Sachen sein, dass dann halt so ein Grab-by-the-Pussy-Mensch Präsident der USA wird oder dass so ein Grab-by-the-Pussy-Mensch einfach in den Supreme Court kommt. Das ist jetzt international oder national, dass halt die CSU eigentlich dann die CDU-Politik bestimmt, unter anderem. Oder jetzt zum Beispiel, letzte Woche wurde ja in der EU eigentlich oder im EU-Rat beschlossen, was jetzt ins EU-Parlament geht, dass die CO2-Ausstoße der Autoindustrie auf 35% quasi runtergeholt werden müssen. Runterholen. Und dass Deutschland halt eigentlich 30% wollte oder noch weniger. Ja. Also, das sind halt dann so Sachen, wo ich mir denke, so, oh, boah, geht gar nicht. Das oder die mich traurig machen, sage ich so. Die mich echt bestürzt und traurig machen. Ja, ja, aber das Gute ist ja auch, dass Menschen sterben. Also generell, also nicht generell jetzt einfach, dass Menschen sterben, so, sondern dass Menschen irgendwann auch mal sterben. Weißt du, alles hat ein Ende. So, und bei manchen ist es ein bisschen traurig so, weil die mag man vielleicht ganz gern. Aber auf der anderen Seite, auch die, die man nicht so gern hat, die sterben auch zum Glück. Also es ist ja eigentlich prima. Es ist ein gutes System, was sich da jemand ausgedacht hat. Kannst du das eigentlich so nachvollziehen? Also ich weiß nicht, wie du da, also zum Beispiel der Leadsänger von Linkin Park, der ist ja auch, der hat ja auch Suizid begangen. Ich weiß gar nicht, Anfang von diesem Jahr oder Ende letzten Jahres? Ich war ja auf dem Hurricane und zwei Wochen später, und hab ihn da gesehen, und zwei Wochen später hat er sich das Leben genommen. Genau, das hast du, das hatten darüber wahrscheinlich mal schon geredet, aber ich, kannst du das verstehen, dass diese Mitnahme bei Prominenten, wenn die sterben, dass die so groß ist? Also die Mitnahme? Also, dass die Annahme, Bevölkerung da, die andere, also dass halt sehr ein großes Echo gibt in der Öffentlichkeit. Wenn dann so, oder zum Beispiel Michael Jackson, als er gestorben ist, dass da Leute wirklich geweint haben. Ja, also, da gibt es irgendeinen medienpsychologischen Begriff für tatsächlich, dass du dich identifizierst oder dass du denkst, du würdest diese Person kennen, nur weil du sie halt über die Medien kennst. So. Weißt eine du? Parasoziale Beziehung. Ist es das? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, geil. Ja, nice. Ja, genau deswegen. Also ich glaube, so würde ich das erklären. Klar, du hast schon irgendwie eine emotionale Verbindung zu denen. Also ich habe jetzt auch, also wir hier reden gerade über Discord, wenn du auf einmal jetzt sterben würdest, würde ich auch denken, oh. Ja, aber das ist was anderes. Wir kennen uns ja persönlich. Wir haben uns hin und wieder mal die Hand geschüttelt. Ja, genau. Und einen schnell runtergeholt auf der Herrentoilette. Warum musste ich auch, scheiße, ich musste gerade auch daran denken. Aber ja, ich wollte es nicht sagen, weil das einfach irgendwie dumm ist. Das ist einfach random, weil es halt passiert ist. Was soll ich, also. Ja, was soll man sagen? Lügen? Nee, aber das dann quasi, ich weiß nicht, wo würdest du denn sagen, so, boah, da bin ich richtig traurig, wenn dieser Mensch sterben würde. Ja. Da fehlt etwas in meinem Leben. Also eine prominente Person, die du noch nie im Leben getroffen hast. Til Schweiger? Nee, Mia Khalifa. Mia, stimmt. Also, die ist, die ist eine mit der größten Fans von den Washington Capitals, von dem Eishockey-Team. Das wäre echt, also ein herber Verlust für das Eishockey-Team. Bei dir? Mia Khalifa war schon eine sehr gute Antwort, die kann ich jetzt nicht toppen, aber bei mir ist, ich würde dich sagen, so. Keiner kann so Mia Khalifa toppen. ich weiß es nicht. Vielleicht, also wirklich so Trevor Noah, weiß ich nicht. Ansonsten willst du mich so, nee, wirklich, oder zum Beispiel, ich verfolge einen Age of Empires-Spieler bei Twitch, das ist schon sehr edgy und nerdy, aber wenn. Echt? Warum? Was ist eigentlich mit Age of Empires los? Das ist einfach also, ist das wieder geilste so gehypt? Spiel? Es wird nicht wieder gehypt, das ist vom Rand. Nee, aber ich sehe das ja auch Spiel. Mal, also ich gucke immer die Rocket Beans und die spielen das und das hat so super viele Klicks bei den Rocket Beans, wenn die das zocken. Das ist richtig krass. Es ist halt einfach für viele, also für mich halt vor allem ist das wieder so richtig Kindheit-Jugend, weil das so das Spiel meiner Kindheit und Jugend war. Das war das erste Spiel, was ich auf dem PC überhaupt gezockt hatte und dann auch ganz lang und vor allem auch völlig falsch gespielt habe. Also es ist halt ein Real-Time-Strategy-Game. Ein RTS. Ist ein RTS. Genau, richtig. Und ja, keine Ahnung, es kommt halt extrem, du kannst halt einen Fehler, den du dann, sag ich mal, direkt in den ersten 2 Minuten machst, der wird dann halt in 30 Minuten später immer noch bestraft oder kann bestraft werden. Aber es war halt so, dass das erste Spiel meiner Jugend, meiner Kindheit, ich weiß noch ganz genau, wir hatten dann Anfang der 2000er oder sowas, haben wir dann einen PC bekommen. Ich bin ja Jahrgang 92, schon ein bisschen älter. Das war der erste PC, den wir bekommen, das war nämlich die Windows Me Edition, Millennium. Und da hat man dann Age of Empires dabei mitbekommen von Microsoft als Spiel. Und das war das Spiel, was ich so die ersten 5-6 Jahre so richtig gesuchtet habe und gespielt hatte und dann zwischendurch immer wieder aufgegriffen hatte. Und ich habe jetzt, sag ich mal, so vor 2 oder 1,5 Jahren habe ich erfahren, dass es da richtig eine professionelle Szene sogar gibt. Halt über Twitch bin ich da rangekommen. Und ja, wenn da zum Beispiel dann The Viper, so heißt, sag ich mal, so der erfolgreichste Spieler da. Die kenne ich sogar tatsächlich. Warum? Sterben würde, dann würde ich wirklich traurig sein, weil ich den echt oft gucke halt. Also ich gucke öfters Twitch in der Woche. Und er streamt halt öfters und er ist ein lustiger Mensch und das wäre ich schon traurig. Ja. Das war jetzt so eine ernsthafte Antwort, ne? Ja, deswegen, also ich habe ja gesagt, Mia Khalifa kann man halt nicht toppen, deswegen. So, und deswegen wolltest du jetzt hier so eine Authentizitätsscheiße machen, oder was? Ja, du magst es ja, wenn Leute das ehrlich sind, dann deswegen. Ja, nicht schlecht. Ja, ja. Ich kenne den nicht. Ja, aber ist bestimmt cool. Ja. Ja. Ja. Wie waren denn deine Semesterferien? Weiß nicht, ich kaufe nie wieder bei IKEA ein, ist mir aufgefallen. Wieso? Ne, also eine normale Möbeltransaktion läuft folgendermaßen ab. Du sagst, hier ist das Geld. Er sagt, danke, hier ist das Regal. Danke, und fährst nach Hause und hast ein Regal. Bei IKEA ist es, du gibst dir das Geld und was kriegst du? Du kriegst einen Karton mit Holz. Das ist alles, was du bekommst. Und dann musst du die Scheiße selber zusammenbasteln. Das ist einfach wirklich kompletter Bullshit. Da hat doch keiner Bock drauf. Die verlagern einfach nur ihre eigene Produktion, verlagern sie quasi an den Kunden ran. Und wie läuft das so ab in, wie läuft das denn so ab bei Revo oder bei Lidl? Ja, wow, jetzt muss ich, jetzt stimmt, du hast eigentlich recht, ich muss selber einkaufen gehen, was soll denn die Scheiße? Warum machen das nicht andere Menschen für mich? Wolltest du darauf hinaus? Weil das ist mir Ich wollte darauf, dass du quasi Sachen kaufst und dir die selber zusammenmischen musst, wenn du kochst und essen möchtest. Ja, aber du kannst jetzt, ja, aber deswegen mache ich das ja auch nicht. Und deswegen rege ich mich ja jetzt auch gerade darüber auf, warum gibt es nicht mehr Fertiggerichte? Und was hast du dir denn gekauft? Wann? Also bei IKEA. Bei IKEA, na, ich nicht allein, das war hier beim Umzug. Da haben die sich irgendwas gekauft, ein Blöchenbett oder sowas. Ja. Was ich viel schlimmer finde, muss ich zugeben, an IKEA, die haben halt dieses, was auch ganz viele Möbelhäuser übernehmen, dieses Laufsystem, dass du quasi, es gibt nur einen Ausgang und einen Eingang und du musst durch jeden Bereich dann so drüber und durchgehen. Das haben die nicht mehr, das haben die abgeschafft, glaube ich. Echt? Das ist zum Beispiel schon mal sehr gut, weil das habe ich nämlich gehasst. Das ist so schlimm. Und dann gerade, wenn du irgendwie samstags oder so einkaufen gehst, also in Anführungsstrichen einkaufen, du gehst in den Tempel IKEA rein und es sind so viele Menschen da, die nur dumm rumstehen und du fühlst dich einfach wie so eine Sardine in der Tunerbuchse. Fühlst dich wie auf dem AfD-Parteitag. Ja, genau, richtig. Genauso fühlst du dich. Nur rumpöbelnde Gauland so neben dir und vor dir und hinter dir und unter dir und über dir. Ja. Meine Semesterferien, die waren, sag ich mal, auch eher ruhig. Ich fand ja erstmal, muss ich mega feiern, jeder Deutsche hat natürlich seine eigene Meinung dazu, aber ich fand das Wetter mega geil. Ich habe das mega Ja, das ist so eine richtige deutsche Sache, so übers Wetter aufregen. So, was ist denn morgen? Oh, das geht ja schon gar nicht und oh, das könnte ja nicht sein. Im Sommer war es dann zum Beispiel viel zu heiß und wenn es jetzt kommt, oh, nachts ist es viel zu kalt, viel zu schnell dunkel, oh, es ist ja schade und so weiter und so fort. Oh, schon wieder Regen, das geht ja gar nicht und nein, es ist einfach Wetter. Ist mal kälter, mal kühler. Manchmal ist es auch wärmer, es ist scheißegal, das passiert halt einfach. Und ich fand halt den Sommer vom Wetter her, fand ich mega geil. Glaubst du, und Leute in anderen Ländern regen sich da auch so irgendwie drüber nein, auf? So irgendwie das tun sie eben nicht, das ist halt nur so eine deutsche Sache. In Grönland, Alter, ist es kalt heute wieder, ey, ohne Scheiß. Warum ist es gestern war auch schon so kalt, heute nein, so kalt. Nein, überhaupt nicht, das ist so eine richtige, zum Beispiel in Amerika, das war halt allen Leuten scheißegal, wie das Wetter wird. Die haben nicht sich drüber ihren Tag drumherum um das Wetter geplant. Es hat halt manchmal geregnet, dann ja, okay, gehe ich heute halt nicht raus. Und dann ist noch was noch nicht, okay, dann kann ich heute irgendwas draußen machen oder sonst was. Es war nicht so dieses, es hat sich nicht alles um diesen scheiß Wetterbericht gedreht. Ja gut, aber vielleicht bist du auch nur zu langweilig. Also, was mein Gedanke gerade ist, nur Leute reden übers Wetter, die nichts anderes zu erzählen haben. Wobei, dann bist nicht du zu langweilig, sondern dann hängst du einfach mit langweiligen Personen ab, die nichts Besseres zu erzählen haben, als über das Wetter zu lästern. Du musst es so ein bisschen genauer einfangen, es sind alte Menschen, die so langweilig sind. Warum hängst du mit alten Menschen ab, Thorsten? Was hast du am Wochenende gemacht? Ich bin alt. An all den mit älteren Leuten ab. Du bist ja selber alt. Ja, okay, dann bist ja doch du langweilig. Ja, dann sind meine Freunde auf jeden Fall langweilig. Ja, du und deine Freunde. Warum redest du über das Wetter? Was ist das für ein Bullshit? Ja. Auf jeden Fall wollte ich dann über den Rekordsommer darauf hinaus, dass die Ernte der Jeder Sommer ist ein Rekordsommer, will ich nur mal kurz als Side-Note, aber ja, red weiter. Ja. Über den Sommer und dann wollte ich ich wollte dich fragen, was du denn hältst von den 340 Millionen, die die Bauern bekommen haben als Entschädigung für ihren Ernteentschädigung für Schäden, die entstanden sind durch die Hitze. Ja, da habe ich oder erwische ich dich jetzt auf dem falschen Fuß oder? Da habe ich natürlich eine sehr differenzierte Meinung dazu, habe mir da mehrere Artikel zu durchgelesen. Ich weiß nicht, ich könnte ja jetzt verschiedene Positionen zu sagen, also ist ja, was findest du gut, persönlich halt? Ich persönlich, ja, ist systemrelevant. Deswegen retten wir. Ja, okay, ich übernehme. Ist systemrelevant. FDP würde wahrscheinlich sagen, nee, das ist freier Markt, die sind jetzt draußen. Der Tischler kriegt auch keine Entschädigung. Exakt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was weiß ich, ich hänge nicht mit Bauern ab. Das ist das Ding, glaube ich, auch. Ich hänge nicht mit Bauern ab, ich habe keinen Bock auf Bauern. Ich kann nicht so gut connecten mit Bauern. Weißt du, die können untereinander gut connecten mit ihren Treckern. So, Trecker zu Auto, das geht ganz gut. Aber Bauer zu Jona, funktioniert nicht. Also, wenn du dich irgendwann mal mit Bauern connecten wollen würdest, so auf Partys oder sowas, dann musst du dich immer an die halten, die größten Karohemden haben, weil die haben nämlich immer den größten Acker. Hier, man sagt nämlich mal, je größer das Quadrat auf dem Karohemd ist, desto mehr Hektar hat der Typ. Ja, aber je mehr Hektar, desto kleiner der Penis, habe ich auch mal gehört. Habe ich irgendwo gelesen, irgendeinem BuzzFeed. Ja gut, das musst du dann halt persönlich entscheiden. Also möchte halt mehr Geld und einen kleinen Penis oder weniger Geld und einen großen Penis? Mit befreundet sein. Ich hatte mal, ich weiß nicht, ob ich das dir schon erzählt habe, aber ich weiß gar nicht, ob das mit meiner Freundin war. Mit irgendjemand habe ich darüber geredet. Apropos kleine Penisse. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Freundin war. Mit irgendwen hatte ich so einen Sextalk und die Person meinte dann, es kommt nicht auf die Größe an. Und heißt es nicht, dass diese Person dann schon extrem viele Penisse hatte? Weil sonst kann man das ja gar nicht vergleichen. Also du brauchst ja Referenzpunkte. Auch bei Geschlechtsorganen. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch einfach nur zwei kleine und die waren halt richtig geil. Also die haben halt einfach, also voll die Technik halt voll ausgenutzt. Ja, aber dann weißt du ja noch nicht, wie geil es vielleicht ist mit einem großen. Also brauchst auf jeden Fall zwei. Ja, einmal ganz groß und einmal ganz klein. So, und dann hast du schon mal die beiden Extremen und dann musst du dich eigentlich noch alle 2 Zentimeter dich einmal durcharbeiten eigentlich. Oder nicht? Einmal das Lineal von hinten nach vorne durchmachen. Ja. Von hinten nach vorne. Ich geht. Aber ja, du hast recht. Ich hab recht. Ein Freund von mir, der hat einen richtig, richtig schönen Status bei WhatsApp. Ach so. Ja, ich wollte es ein bisschen herauszögern, aber der hat einen richtig, richtig schönen Status bei WhatsApp. Und der heißt, ich glaube, der bringt es so auf den Punkt. Ab 2 Zentimetern wird getackert. Ist sein Freund ein Bauer? Weil das klingt sehr nach so einem Bauernspruch irgendwie. Nee, also ich weiß nicht, als was definierst du denn halt Bauer? Also ich komme halt vom Land, Anführungsstrichen, also aus einem kleinen Dorf. Ist das dann schon, bin ich schon für dich Bauer? Dann? Nee, du bist ganz cool so, aber es gibt ja auch coole Bauern, soll's geben. Ja, die studieren auch, ne? Also ich habe schon öfters Landwirtschaft, Agrarwissenschaften kann man studieren. Ja, da habe ich schon, also wenn ich auf Partys bin, habe ich das jetzt schon öfters gehört, dass da Leute Agrardingens studieren, so, und das ist im Prinzip, ja, Bauerhaftigkeit studieren die, oh Gott, also die studieren, dass die später Bauern werden, so, ist ja auch cool, ist ja auch super komplex mittlerweile da mit diesen ganzen Maschinen. Und Internet. Intranet und Tieren, Tiere. Ja, generell kann man halt auf jeden Fall festlegen, dass es immer weniger Bauernbetriebe in Deutschland gibt, die aber immer größer werden. Also die Kleinbetriebe werden von größeren Betrieben verdrängt. Das ist nicht gut. Ja. Aber, ja, okay, ja, ich dachte, du wolltest jetzt noch irgendwie, weil du so angesetzt hattest, deswegen musste ich gerade auch lachen, das klang so, das ist nicht gut, da sollte man, ja, aber keine Ahnung. Es gibt aber ganz schöne Konzepte, wie ich finde, zum Beispiel hatte ich mich, off-topic, ich hatte ein Praktikum gemacht beim Radio. Wir sind Radio Brothers. Nice. Aber egal, auf jeden Fall hatte ich dann beim Radio ein Interview gehabt mit einem Menschen, der quasi ein neues Konzept der Landwirtschaft so anstrebt. Und zwar ist das quasi so, oder es soll so ablaufen, es läuft auch schon so ab in 193 Betrieben in Deutschland, dass es quasi so Flatrate-Bauern gibt. Also nicht Flatrate-Saufen, sondern es gibt dann so eine Gemeinschaft von 80, 90, 150 Leuten, you name it, die dann quasi einen monatlichen festen Betrag bezahlen, der an den Bauern geht. Und der Bauer muss dann damit gucken, was man damit dann so machen kann. Der baut dann nicht nur, sag ich mal, nur Mais oder Weizen an, sondern der baut auch ganz viele Gemüsesorten an und Früchte und Ähnliches. Und das dürfen dann die Menschen dann halt essen. Also so viel, wie sie dann wollen. Beziehungsweise in den Rationen, die denen zugeteilt werden. Also jeder zahlt pro Monat 100 Euro und dann kriegst du halt eine festgeschriebene Menge an Zucchini und Kartoffeln und was Ähnliches ist, dann da, wieder. Ist das nicht, das klingt sehr nach Kommunismus, oder? Also wenn du so sagst, okay, wir machen da jetzt irgendwie, es ist jetzt keine Steuer in deinem Fall, aber wenn man jetzt sagt, so, das ist jetzt eine Essenssteuer oder sowas da in dieser Kommune, sondern sagt, jeder muss 100 Euro geben und dafür darf sich jeder so viel Essen nehmen, wie er braucht, jeder zu seinem Bedarf. Es ist schon ein sehr kommunistisches Gedankengut, aber es ist halt freiwillig. Es ist nicht so, dass man dazu gezwungen wird, sondern du kannst dich einfach, wie du möchtest, dann halt in diese Genossenschaft oder Gemeinschaft dann halt ja einkaufen in dem Sinne, dass du dann quasi pro Jahr, das wird dann festgelegt, du musst dann halt für ein Jahr eine Mitgliedschaft dann halt eintragen, zahlst dann halt deine monatlichen Gebühren und kriegst dann dafür halt das ist ziemlich geil. Die Lebensmittel wieder. Was halt der große Vorteil davon ist, dass über 60% des Essens, was oder andersrum, 60% der Agrarprodukte, die werden im Moment für den Fleischkonsum benutzt, also quasi Tierfutter nehmen das quasi ein. Und wenn jeder Bauer halt so ein bisschen differenzierter anbauen würde, also nicht nur Monokulturen wie nur Weizen, nur Mais, der halt quasi im Endeffekt für die Tiere dann zum Fressen gegeben wird, können halt viel, viel, viel mehr Leute ernährt werden durch Gemüse oder durch das, was der Bauer dann anbaut. Willst du mir jetzt hier sagen, ich darf kein Schweinefleisch mehr essen oder was? Das Essen, was du willst. Ich sag nur, dass das halt extrem viele Vorteile auch für die gesamte Bevölkerung hat. So ein bisschen so, verzichten kann, was? Wenn alle so ein bisschen verzichten, ne? Das sag ich doch schon seit 3 Jahren. Ich bin doch hier, ich bin doch Vegetarier, Vollblut-Vegetarian. Das sag ich doch schon die ganze Zeit. Ja, ich meine, man muss ja nicht komplett darauf verzichten, aber so ein bisschen halt eingeschränkt. Also ein bisschen weniger von allem einfach. 1% nee, warte, ach, fuck, ey, fucking hell, ich hatte doch Bio-LK. Irgendwas mit Biomasse, 1% Schwein ist 100%, nee, 100%, ach man. Okay, du denkst mal nach, auf jeden Fall. 100% Getreide ist dann beim Schwein irgendwas mit 1% Schwein oder sowas. Weißt du, es wird halt weniger. Biomasse, Kreislauf. Ich habe vollkommen verstanden, was du sagen wolltest. Auf jeden Fall, das ganze Konzept heißt dann soziale Landwirtschaft. Also wenn sich irgendjemand, es gibt wie gesagt 193 oder 195 Betriebe zurzeit in Deutschland, es werden immer mehr. Und ich bin voll dafür, das müssen wir unterstützen. Ja, ich finde das auch ein cooles Konzept, aber ich selbst würde nicht mitmachen, weil ich lieber dann doch das fette Fleisch von der Lidl-Theke für 1,99 Euro nehme. Kannst ja auch noch, also kannst ja auch, aber du kannst ja trotzdem da schon mal beteiligen so und dann ist halt auch gut für Leute, die weniger Geld haben als du. Nee, also das ist auch komplett finanzierbar. Also ich finde es halt einfach eine coole Idee. Jeder einen Pauschalbetrag oder ist das so Prozent? Ach, wir müssen jetzt eigentlich auch nicht so. Nee, jeder, also es wird halt komplett durchkalkuliert von dem Landwirt, was er halt quasi braucht, um diese ganzen Sachen anbauen zu können und damit er auch selber davon leben kann quasi. Und dann ist das ein Betrag für jeden, also der für jeden der gleiche ist. Komplett, also egal, ja, ob du jetzt Millionär oder eigentlich, oder? Weil es wäre eigentlich cooler, wenn jeder irgendwie so einen Prozentsatz von seinem Einkommen oder sowas. Weißt also der Typ, mit dem ich das Interview geführt hatte, Leuten, der meinte, das ist auf jeden Fall, jeder kann es bezahlen. Also der. Na gut. Okay. Ja. Ja. Also finde ich gut. Ach ja. Ich hätte jetzt gedacht, so, jetzt ist so ein kleiner Hänger. Ich hatte jetzt so meine Punkte jetzt so durch, die ich dann auch, so ich ganz viel halbwegs ansprechen wollte. Und ich hatte sich darauf gehofft, dass du vielleicht noch so ein, zwei Sachen mit reinbringst, wo ich mich dann drüber aufregen kann oder auch nicht. Drüber aufregen nicht, weil ist nur gerade, das habe ich mir vorhin erst aufgeschrieben, da hat meine Freundin mir erzählt, dass sie wollte sich irgendwie ein Bahnticket kaufen oder sowas bei der Website da. Und da stand, sie wollte sich gar kein Bahnticket kaufen, sie wollte sich eine Garderobe, glaube ich, holen. Oder abholen. Schon irgendwo. Ein bisschen was anderes, ne? Genau. Und hatte dann aber auf der Website geguckt, ob man so eine Garderobe in der Bahn mitnehmen darf. Weißt du? Also ob man da rausgeschmissen wird. Also so Fahrradzusatzkosten. Ja, exakt. Muss man da irgendwas extra bezahlen oder darf man das irgendwie vielleicht nicht oder sowas. Und dann hat sie da wohl gelesen, dass da stand bei folgenden Gründen, weshalb man nicht mit der Bahn fahren darf, dass einer der Gründe war, Leute, die zu doll stinken, dürfen nicht Bahn fahren. Die müssen dann raus, ja, tatsächlich. Also bei der Deutschen Bahn. Ich glaube, da geht die Bahn aber nicht ganz so gut hinterher, oder? Ich weiß nicht, ist das nicht, aber das ist schon sehr demütigend, wenn du irgendwie ankommst, ja, sorry, sie müssen hier jetzt aussteigen. Ja, warum? Sie stinken. Okay. Ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt so im, gerade so im Sommer, wenn die Klimaanlage mal zufälligerweise ausfallen sollte, was ja nicht ganz so oft vorkommt in der Bahn oder. Oder wenn ich einfach meine Schuhe ausziehe. Also. So richtig passiv-aggressiv. Einfach dann vorher laufen gehen und die dann in der Bahn dann einfach ausziehen, weil man kann. Ja. Oder einer wird rausgeschmissen, alle anderen zeigen sich dann solidarisch und ziehen ihre Schuhe aus. Und pinkeln alle, sich ein und kacken sich ein. Ja, das ist, genauso wird's ablaufen. Ja. Echt, dass man zu viel stinkt, aber ich, wie gesagt, ich finde, da geht man dann vielleicht nicht ganz so sehr hinterher. Wahrscheinlich irgendwie. Apropos Bahn, hast du das schon mal mitbekommen? Ich habe das jetzt schon öfters, hab ich das schon mal hier erzählt? Ich weiß es nicht genau. Blinde Menschen, Bahn? Nee, taube Menschen. Erzähl doch einfach erstmal. Öfters, wenn ich in der Bahn bin, dann kommen da so taube Menschen, gehen durchs Abteil und verteilen so kleine Stofftierchen, legen die da hin mit so einem kleinen Zettel, wo drauf steht, ja, wir sind taub, bla bla, hier für 3 Euro kannst du dieses kleine Präsent da mitnehmen, das würde uns sehr helfen, weil irgendwas mit Job oder so, keine Ahnung. Das ist Bullshit, oder? Also das ist nicht, das ist Bullshit. Also meinst du, so ein Scam ist, oder wie? Das ist ein Scam, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Scam ist. Oh, das ist immer extrem schwierig, das so zu sagen. Das ist auch immer, glaube ich, der gleiche Typ. Ich habe den schon öfters gesehen. Der ein und derselbe Typ. Also ich bin mal so, bei solchen Sachen musst du immer extrem vorsichtig sein. Wenn du halt den dann so anschreist und richtig anpappst und er dann halt einfach wirklich taub ist, dann bist du halt wirklich das Arschloch der Nation. Ja, aber es ist einfach der perfekte Scam, weil du kannst einfach, wenn irgendjemand sagt, hey, was soll denn die Scheiße, reagierst du einfach nicht drauf. Weil musst du ja nicht, du bist ja taub in deiner Rolle, weißt du? Das ist einfach perfekt. Oh, ja, also ich weiß nicht. Also es ist ein wirklich sehr perfekter Scam, aber ich möchte hier keine Verschwörungstheorien breitmachen, wo taube, also ja, nicht als taube, ob, wenn du, taube. Wenn du taub bist, dann gehst du ja nicht durch die Bahn und verteilst da irgendwie Sachen oder gehst da quasi betteln oder sammelst Spenden ein, weil als ob du, wenn du taub bist, nicht irgendwie dir einen Job suchen kannst. So, als ob du da nicht Unterstützung bekommst vom Staat, wenn du da Probleme hast. Das ist doch Bullshit. Ich lasse das jetzt einfach mal als exklusive Meinung von Jonas so stehen. Das Gute ist, wir können alles sagen, weil die hören uns eh nicht. Tut mir leid. Gehör. Aber die hören uns ja wohl schon. Also, nein. Die Scammer. Also, ja, ach so, wenn ja, ihr die Scammer seid, dann seid ihr seid erwischt. Ja, ihr seid. Und der Rest weitermachen. Ja, ihr seid Arschlöcher. Das kann man, glaube ich, so, diese Person, die das war ein Arschloch. Das kann man so sagen, weil entweder sie hört es nicht und ist dann doch kein Arschloch, aber dann hört sie es auch nicht. Oder sie ist halt wirklich ein Arschloch und dann kann sie es auch ruhig hören. Vor einem Monat ungefähr, da hat es dann geklingelt bei mir und ich mache so die Tür auf, also Scammer. Und dann war da halt auf jeden Fall ein Scammer vor der Tür. War dann so ein Kerl und der war dann, sag ich mal, so 20, 19 oder sowas. Und der war halt voll hibbelig und so richtig am Stottern und konnte nicht so richtig, also Deutsch und konnte nicht so richtig sich so artikulieren. Ja. Und ich dachte halt erst, er wäre behindert und macht irgendwas. Und dann sagt er so, ja, also ich sammle Geld für die Kirche. Kann ich Geld haben? Und ich dann erstmal so, für welche Kirche denn? Ja, also für die katholische Kirche hier vom Pfarrer Meier. Also wirklich Pfarrer Meier gesagt? Ja, also ich weiß nicht, wie der Pfarrer in La heißt. Aber was immer, wo man richtig gut Leute, wo man richtig gut Leute quasi, sag ich mal, wie sagt man, dass man denen nicht auf den Leim geht oder die so exposed, wie man richtig gut Leute exposen kann, in Neudeutsch. Enthüllen. Ist einfach, wenn du ganz viele Fragen, W-Fragen hintereinander stellst und die keine Antwort darauf finden. Dann habe ich halt dann gefragt, so, ja, für welchen Pfarrer, für welchen Grund ist das denn? Wie viel musst du haben? Wo gehst du denn jetzt her? Wer hat dich denn geschickt? Und so weiter und so fort. Und er so, ja, also, wir sammeln für Afrika und das Geld kannst du mir dann einfach so geben. Und ich so, ach cool, Afrika, ja, und was ist das, sind das für Projekte und was unterstützt ihr und wo geht das hin? Ist das dann eher so ein Dorf oder ist das eine Adoptionsfirma oder was weiß ich, ne? Und er so, ja, das weiß ich nicht, aber ich, der Pfarrer hat gesagt, ich soll Geld sammeln. Ich so, alles klar, dann geh doch mal zurück zum Pfarrer und hol mal irgendwie einen Flyer oder sowas und dann können wir uns vielleicht nochmal unterhalten. Und dann war es das letzte Mal, als ich diesen Menschen gesehen hatte. Du hättest gespendet, ne? Naja, ich glaube, der war halt wirklich einfach behindert und wollte einfach Geld für die Kirche. Also, ja. Nee, also, weiß ich nicht. Das war mir dann doch ein bisschen. Also, nichtsdestotrotz würde ich sowieso nicht für die Kirche spenden. Also, mal davon ab. Das ist ein komischer Verein, ne? Ja, okay. Zwei komische Vereine sogar. Ja, zwei komische, ja. Die machen mir ein bisschen zu viel Party und ein bisschen zu krass. Deren Partys sind mir ein bisschen zu krass, muss ich sagen. Zumindest von der katholischen Kirche. Oh, die Katholiken, die wissen richtig, wie man einen draufhauen kann, ey. Ja. Da ist nicht letztens sogar noch so eine Studie rausgekommen über die Missbrauchsfälle? Exakt. Also, weißt du mehr? Naja, es sind Leute missbraucht worden, aber das wusste man vorher auch schon. Dunkelziffer ist halt riesig. Ich glaube, 1000 oder so kamen jetzt bei raus, oder 1200 oder 3000. Irgendwas, 1000 oder 3000, irgendwas damit. Irgendwas dazwischen. Ja, Leute wurden vergewaltigt. Kinder. Von den Priestern und Dekanen und, nee, nicht Dekanen, wie heißen die? Doch, Dekanen, oder? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall, ist schon sehr traurig, ja. Ja, ich finde das, was ich eigentlich das Schlimme daran finde, ist, dass das dann quasi so, also vertuscht wird, wenn es rauskommt, dass es dann vertuscht wird und dass dieser Priester oder der Beschuldigte dann einfach in die nächste Gemeinde irgendwo 50 oder 60 Kilometer weiter nördlich dann oder südlich dann versetzt wird und dann das Gleiche einfach genauso überraschenderweise weitergemacht wird oder weiter passiert. Ja, da habe ich, glaube ich, also, was ich auch ein Argument gehört habe, ist, dass viele dann jetzt deswegen sagen, Zölibat und sowas, dass das natürlich Quatsch ist und sowas natürlich irgendwie befördert, weil wenn du einfach keinen Sex haben, ja, okay, warte mal, hat das was dann mit Kindern zu tun? Auch nicht unbedingt. Alter, jetzt mal ohne Witz, aber wenn du kleine Kinder anfasst, dann ist das scheißegal, ob du ein Jahr deinen Penis nicht angefasst hast oder dir vor zwei Stunden noch einen runtergeholt hast. Naja, aber das fördert, also es macht es nicht besser, glaube ich, für die Priester. Du kannst immer noch einen wanken. Nee, dürfen die ja eben nicht, das ist ja das Ding und deswegen. Ja, denkst du, die machen das nicht? Nein, das machen die nicht. Jetzt mal ohne Witz. Alter, ohne Witz, wenn ihr schon mal in der Kirche wart, der Typ, der vorne stand, hat sich schon mal richtig geil einen runtergeholt. Ja, okay, wenn die irgendwie Kinder missbrauchen, dann werden die mich wahrscheinlich auch schon mal selbst angefasst. Dann holen die sich einen aufs Kind runter, ja, gut, hast recht. Gott, ich weiß nicht, was. Na. Stimmt eigentlich. Was möchtest du sagen? Das ist ein guter Anfang. Was? Ich wollte gar nichts mehr sagen dazu. Das Thema ist mir zu heikel. Das Thema ist selbst mir zu heikel, ganz ehrlich. Aber es ist wirklich so, dass man hat auch keinen Bock mehr auf Kindern. Also generell, dass du irgendwie, weiß nicht. Du hast schon zu viele Kinder, deswegen hast du keinen Bock mehr auf die. Ja, das hatte ich mal irgendein anderer Typ hat das mal gesagt, dass er keinen Bock mehr darauf hat. Also, dass die ihm Kinder Angst machen, weil früher war das irgendwie so, da konntest du noch ein Kind umarmen und sowas. Und wenn du das heutzutage machen würdest, würden direkt alle denken, du bist fucking Pedo, weißt du? Echt, da umarmst du einmal so ein Kind mit der Hose halb runter und dann. Naja, früher konntest du dir irgendwie, konntest du hier ein bisschen auf dem Hinterkopf. Da konntest du auch noch schlagen. Ja, kannst du auch noch schlagen. Je nachdem. Früher war, glaube ich, auch alles besser, oder? Ja, früher war schon vieles besser. Ja, ja, da war die Frau noch schön vom Herd. Obwohl, haha, gibt dir jetzt eine Herdprämie. Echt, was? War das nicht so eine Sache von der CSU? Das ist, also Herdprämie heißt es dann umgangssprachlich, dass es Mütter irgendwie zu besteuert werden oder irgendwie eine Hilfe kriegen vom Staat, dass sie quasi nicht arbeiten. Herdprämie quasi. Ich hab nie gehört. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt durchgegangen ist. Das war auch so eine Sache von der CSU. Warte, ich mach mal mein schlaues Internet an und dann gebe ich mal ein Herdprämie. Bing! Bieb! Boop, boop. Ach ja, Herdprämie. Betreuungsgeld heißt es dann. Das Betreuungsgeld ist eine Sozialleistung für Familien in Deutschland, die ihre Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr ohne Inanspruchnahme öffentlicher Angebote wie etwa Kindestagesstätten betreuen. Das Betreuungsgeld wurde durch das Gesetz zur Einführung eines Betreuungsgeldes am 1. August 2013 eingeführt. Grundgesetzverstoß, ist ein richtig sei. Ministerpräsident Horst Seehofer, dass das in Bayern auf jeden Fall bestehen wird. Sehr schön. Ja. Also Herdprämie. Es gibt also, wenn die Leute, wenn die Mudis zu Hause bleiben und ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken, weil es ja zu wenig Kindergartenmenschen gibt, dann kriegen sie eine schöne Warst du im Kindergarten? Ja klar, also ja, warst du nicht im Kindergarten? Ich war nie im Kindergarten tatsächlich. Echt? Na, wie? Meine Mutter wollte mich in den Kindergarten schicken, so. Wir haben uns auch umgeguckt, was da so gibt, aber viele Kindergärten wollten mich nicht. Was? Tatsächlich, ja, die waren irgendwie schon voll oder sowas, keine Ahnung. Und dann, ja, bin ich irgendwann einfach zu Hause geblieben, weil mir auch ehrlich gesagt scheißegal, hatte eh keinen Bock auf andere Leute. Ich habe immer unten unterm Küchentisch mit meinen Batman-Figuren gespielt und ja. Wie war das denn? Also deine Mutter musste dann nicht arbeiten oder wie? Nee, meine Mutter arbeitet nicht. Also sie arbeitet zu Hause, Hausfrau. Okay. Style. Und dann, wie, echt nicht, überhaupt gar nicht Kindergarten, nee, du bist einfach direkt Grundschule oder wie? Direkt Grundschule rein und da direkt, ja. Und wie war das so als Sozialschock dann für dich, wo dann andere Leute waren und nicht nur du? Und was? Was? Du warst gerade. Wie war das denn das dann für dich so? Also war das ein sozialer, in dem neuen Umfeld dann so ein kleiner Schock für dich, wo du dann mit anderen Leuten auf einmal etwas machen musstest und es nicht sich alles um dich gedreht hat? Obwohl, nee, du hast doch Geschwister auch. Ja. Waren die auch alle nicht im Kindergarten? Doch, die waren im Kindergarten. Was ist verkehrt bei dir? Ich glaube, einfach kein Kindergarten wollte mich einfach. Ich weiß auch nicht. Es ist auch noch ein Downer jetzt gerade. Für mich zumindest. Sachen, die wieder hochgeholt werden von ganz früher, die du schon verdrängt hast. Ich weiß nicht. Vielleicht war ich denen zu rothaarig. Nein, es gibt viele Rothaarige, auch in Kindergärten. Also diesmal zählt die Ausrede nicht. Aber das war, ich kann mich da auch nicht mehr, also ob das jetzt ein sozialer Schock war für mich, dann, keine Ahnung. Ich war 5. Oder 6, das weiß ich. Kann mich doch nichts mehr daran erinnern. Wie ist es denn in Bremen? Hast du, ist dann Kinder, also nicht Kinder, sondern Grundschule dann bis zur 4. und dann die Mittelstufe beziehungsweise Oberstufe? Oder wie ist das da geregelt? Ja. Weil, ja, zum Beispiel in Berlin ist es ja so, dass du zum Beispiel bis zur 6. Klasse dann in der Grundschule bist. Echt, was? Also das finde ich als voll ob. Weird. Als ja, nein, ob. Ist so. Nein, in Berlin hast du bis zur 6. Klasse bist du dann ja, halt nicht. In Die haben 6 Grundschulklassen und danach wird es dann verteilt. Ja, und wie lange haben die dann die anderen Klassen? Ja, was weiß ich. Ich hab. Weißt du, deswegen ist man mit Google zusammen jetzt hier nicht alles mit Menschen. Nee, keine Ahnung, aber das ist ja eigentlich. Also machen die dann die ganze Grundschulscheiß oder was? Die sollen auch mal. Also ab der 4. Klasse habe ich halt angefangen, dann ordentlich hier Algebra und so eine Scheiße. So. Algebra. Algebra. Ja. Da hat mir das auch noch, ohne so. Witz, in der 5. Circle. Und 6. Klasse, da hat mir das sogar noch Spaß gemacht. Dann war das noch alles das easy peasy. Quatsch. Ja, das nee. Ist alles Bullshit. Das fand ich da bis einfach gut. Wo es dann angefangen hat, scheiße zu werden, ist, wo dann das X dazu kam. Also, ja. Wo du dann nach X suchen musstest und auflösen musstest ja, und so einen Scheiß. Das macht eigentlich Spaß. Das ist schon ganz cool. Bin ich überhaupt kein, also, sind dann so PQ-Formel, das war dann so der Endgegner für mich schon. Und als es dann irgendwann anfing, wie hieß das nochmal, nicht PQ-Formel, da gibt's noch irgendwas anderes. Aber hier, egal. Wenn du irgendwie auf Social Media oder sowas bist und dann siehst du da so ein Bild, wo da irgendwie steht, könnt ihr die Gleichung lösen und dann ist da quasi auch mit irgendwie so kleinen Tannenbäumchen und so kleinen Fußbällen und sowas und da muss man das lösen. Das findest du geil? Findest du sowas nee. Geil? Weil das ist nämlich im Prinzip, das ist das Gleiche, nur dass halt das X und das Y dann ersetzt wird durch irgendwie einen kleinen Fußball und ein Tannenbäumchen, weißt du? Das nee, da bin ich auch überhaupt, also ich finde, bei solchen Sachen, da gehe ich auch überhaupt. Ich finde, das ist auch so ein richtiges Fischen nach Likes. Ja, dann, klar. Das sind das Gleiche ist dann, also dann sind das meistens so Slideshows am besten bei Instagram, wo dann irgendwann steht, so kannst du dieses Rätsel lösen oder tippe blind, hi, ich habe dich lieb, gucken, ob du es richtig hast oder klicke auf, dann sind da so 4 Bilder in einem Bild quasi als Fotomontage oder Collage. Hey, welchen Schuh findest du am schönsten? Mach einen Doppelklick darauf. Ja, danke für nichts. Ja, es ist deswegen, schrecklich. Nee, das ist überhaupt schrecklich, nicht. Wirklich. Ich hasse. Ich muss zugeben, ich habe mir, ich habe Facebook gelöscht. Also ich bin nicht mehr bei Facebook unterwegs und ich vermisse es wirklich zu 0%. Also noch Facebook? Ich hab da noch den Account, aber ich bin da auch nicht unterwegs groß. Manchmal wegen so Stand-up-Sachen noch. Vorher auch nur wegen Job. Aber da bin ich ja jetzt nicht mehr. Deswegen bin ich auch nicht bei Facebook. Aber keiner braucht auch noch Facebook. Also es braucht wirklich. Für was für einen Job bist du denn bei Facebook ja, unterwegs? Ja, ich hätte doch mal dieses Make My Day-Ding da. Ah ja, genau, stimmt. Und warum hast du nicht mehr? Hast du keinen Bock mehr darauf? Oder? Nee, die sind doch down gegangen. Hast du die mitbekommen? Nee, also solche Sachen verfolge ich wirklich nicht. Ach so. Ja, das war bei YouTube auch sehr präsent tatsächlich. Da war der, haben wir ja schon mal drüber geredet? Nee, oder? Also ich weiß wohl, dass du für Made My Day diese Top 10 Sachen gemacht hast. Ja, genau, so ein Bullshit. Ja, irgendwann auch dann nur noch Top 5, weil ich keinen Bock mehr hatte, so viel Arbeit da reinzustecken, ganz ehrlich. Irgendwie so die 5 besten Sachen, dass man machen kann, wenn man aufsteht oder. Die 5 besten Top 10 Listen. So, ja. So Zeugs habe ich gemacht. Ja, und irgendwann hat der, also es gibt 2 Alexe. Ein Alex in Berlin, der das ganze Team verwaltet hat und so, mit der es quasi auch mein Ansprechpartner war. Und ein Alex in Österreich, der den ganzen Bums, eigentlich, der gehört das alles so. Und der Alex in Österreich hat irgendwann auf einmal gesagt, ja, wir machen einfach alles dicht und hat den Alex und seinem Team in Berlin alle Accounts entzogen, so von einem Tag auf den anderen. Und hat das quasi einfach dicht gemacht. Und die sind da jetzt irgendwie dran mit dem Anwalt, weil es geht natürlich nicht. Eigentlich, ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob mir da irgendwas zusteht oder sowas. Ob mir da irgendwie Mindestlohn noch ein paar Mal zusteht. Keine Ahnung. Du bist doch damit sicher irgendwie so ein freier Mitarbeiter, der dann nur. Ja, aber ich hatte auch einen Vertrag. Und da stand zumindest drin, dass ich, wenn ich kündigen will, dass ich da 8 Wochen vorher Bescheid sagen muss. Und ich sag mal so, andersrum wäre es eigentlich auch ganz nett, wenn die da mal vorher Bescheid. Hast du den Vertrag hätten. Denn noch? Der müsste noch irgendwo rumliegen. Ja, müsste ich mal durchlesen. Muss man das Kleingedruckte und dann einfach mal schön den Anwalt vorbeischicken. Hast du eine Rechtsschutzversicherung? Mit Sicherheit nicht, oder? Ach, keine Ahnung. Naja, stimmt nicht. Aber auf jeden Fall, Made My Day gibt's jetzt nicht mehr. Oder so zumindest für dich nicht. Gibt's nicht. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt mittlerweile ihren YouTube-Kanal irgendwie wieder haben. Also auf Facebook gibt's das noch. Aber ich habe ja nur YouTube geguckt. Da die Videos gemacht. Und ja, für mich, also ich bin da raus. Ich habe dann noch mal ein Angebot bekommen von diesem Alex aus Österreich tatsächlich, ob ich für ihn was cutten möchte. Ja, der hat es auch irgendwie nicht so ganz gecheckt, dass das, was er gemacht hat, irgendwie ziemlich asozial war. Ja, aber. Und dann hast du gesagt so, nein, ich bin jetzt Team Alex Berlin, ich mach das nicht mehr. Ja, ich bin jetzt beim MDR und dann muss ich mir nicht mit so einem Bibi-Kram da mich rumschlagen. Halbwegs seriösen, also ist, was heißt halbwegs seriös? Das ist ja einfach nur. Er ist Bullshit. Ist ja richtig. Das ist halt wirklich genau das, dieses Fischen nach Likes. Exakt. Wie ich vorhin gesagt hatte. Richtig, richtig, richtig ätzend und schrecklich. Nee, aber Facebook habe ich gelöscht und ich bin da extrem froh drüber, dass das für mich keine Sache mehr ist. Ich hatte die App hatte ich schon seit langem nicht mehr. Und dann hatte ich auch dann irgendwann mal alle Seiten, die ich geliked habe, entliked, dass ich quasi an sich nur noch Sachen sehe, die meine Freunde irgendwie machen. Und das ist mir dann auch noch irgendwann einfach nur auf den Sack gegangen. Dann hatte ich es nur noch quasi, dass ich mich mit den Amis unterhalten kann. Also ich habe ja viele oder mehrere Freunde durch mein Auslandsjahr, die ich über Facebook kenne. Und das hat sich auch alles irgendwie jetzt nach Instagram dann rüber verschifft. Und jetzt ist endgültig gelöscht und ausradiert mein Profil. Also tut mir leid an alle Leute, also ich bedanke mich an dieser Stelle auch an alle Leute, die meine Bilder geliked haben und die mich gegruschelt haben auch. Nee, gruscheln nicht. Angestupst, die mich angestutzt haben. Angestupst. Ja, reingestupst. Das war echt good times. Rest in Peace, 2011 bis 2018, Thorstens Profil. Apropos Rest in Peace, wollen wir aufhören? Ich habe keinen Bock mehr, was soll denn die Scheiße? Ich will jetzt auch mal kurz was essen und was trinken. Wir nehmen hier nämlich schon recht lange auf, tatsächlich. Ja, Stunde, ein bisschen mehr. Minuten. Ja, ah. Soweit bin ich auch. Also, ist ja, am Anfang haben wir ein bisschen Bullshit gelabert, deswegen vielleicht 1 Stunde 7 Minuten. Wie jetzt? Aber, ja. Ne? Aber ich würde sagen. Nee, das ist an sich eigentlich ein gutes Stichwort. Ein gutes Stichwort, meine Güte. Was gibt's heute in der Mensa? Oh, scheiße. Mist. Ja, warte. In der Mensa. Weil wir jetzt. Also es wir gibt eh jeden Tag Hause, den gleichen Scheiß. Also. Nee, irgendwie nicht. Also, ja, wir sitzen jetzt beide zu Hause. Wir sitzen ja leider nicht mehr in der Uni und sonst hatten wir das immer schön von der Mensa, vor der Mensa gemacht. Ich habe echt so Hunger. Habe ich dir schon mal ganz kurz, wenn wir schon bei Mensa sind, habe ich dir schon mal diese eine Mensa-Kiwi-Story erzählt? Leg los. Warum frage ich die ganze Zeit, ob ich das schon erzählt habe? Aber man muss sich ja vorher absichern. Vor allem dieses Ding, ich war in der Mensa und da saß ein Typ an dem Tisch und er holt aus seiner Tasche, holt eine Brotbox, öffnet die Brotbox, holt aus der Brotbox eine Kiwi und beißt in die Kiwi. Hä? Ohne das zu schälen oder sonst irgendwie was? Ja, so isst man keine fucking Kiwi. Das ist eigentlich. Da habe ich mir auch so gedacht, Kiwi isst man mit Löffel, richtig? Exakt, ja. Gut. Und hast du das auch schon mal mit deiner Freundin gemacht, dass du dir gedacht hast, ja, wenn wir mal Kinder haben, dann bringen wir einfach unserem Kind eine Sache nicht bei. So irgendwie, wir bringen einfach nicht bei, wie man auf Stühlen sitzt oder sowas, ne? Das wär super lustig. What? Und ich glaube, das haben die Eltern von diesem Kind haben das einfach straight durchgezogen. Einfach zero fucks. Bring dir nicht bei, wie man eine Kiwi isst. Ich muss immer so essen. Ja, mit dem Mund. Einfach reinbeißen. Ach ja. Also, es gibt morgen, am Freitag, den 12. italienischen Nudelgemüseeintopf. Backkartoffeln mit Sauerrahm. Ja, das ist vegetarisch. Geil. Backkartoffeln mit Sauerrahm, auch vegetarisch. Fish and Chips. Kassler Kotelett. Kräuterpüree, Pommes, Fritz. Zuckerschoten und Sommergemüse. Das ist das Angebot für morgen. Und ja, so jetzt zum Abschluss muss ich nochmal sagen, also wie gesagt, wir sitzen beide zu Hause, haben jetzt beide das erste Mal mit unseren wundervollen Mikrofonen selber aufgenommen. Wie das sich im Endeffekt dann, sag ich mal, so technisch anhört, werden wir herausfinden, aber da müsst ihr euch jetzt quasi dann halt dran gewöhnen. Aber ich fand's jetzt, also nicht, was war, wie fandst du es denn jetzt? War das eigentlich eine ganz war gute ganz Ausgabe, gut, oder? Wenn wir jetzt gleich auf Stopp drücken und ich höre die ganze Zeit irgendwie ein Knacksen oder ein Rauschen im Hintergrund, dann begehe ich möglicherweise Suizid direkt danach. Also hier ist auch schon alles vorbereitet, Seil ist da, Stuhl ist da, ich muss... Always look on the bright side of life. Fucking triggered. Alter, das war so schlimm. Naja. Ja. Nee, okay. Aber so, also das ist jetzt quasi die erste Ausgabe gewesen im neuen Semester. Hoffe, hat Ingi euch Spaß gemacht und hast du noch irgendwelche wundervollen philosophischen Worte zum Schluss oder? Ne, die heben wir uns auf für den nächsten Podcast. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Einschalten, um abzuschalten. Der Langeweile-Podcast. Tschüss.